Kundgabe 3180. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1944. Innige Verbindung mit Gott geboten. Dem Gebot der Stunde müsstet ihr alle nachkommen. Und dieses lautet: Verbindet euch innig mit Gott. Denn nur mit ihm werdet ihr euch behaupten können in der Welt. Dringender denn je ist es, dass ihr ihn suchet, dass ihr euch ihm antraget und um seine Gnade und seinen Segen bittet. Denn die Not wird groß sein und keiner wird euch helfen können als nur der eine, der über Himmel und Erde regiert. Und darum sollt ihr euch ihm verbinden, und zwar mit allem Eifer, denn es ist nicht mehr lange Zeit, dass ihr außergewöhnliche Kraft benötigt. Und dann werdet ihr nicht mehr den Willen aufbringen können, an ihn heranzutreten, so alles um euch zusammenzubrechen droht. Darum rufet ihn zuvor schon an und bittet ihn, dass er eure Kraft vermehre, dass er alle Schwäche von euch nehme, dass er sich eurer erbarme und euch nicht fallen lasse in den Versuchungen, die jedem Gläubigen von Seiten der irdischen Welt drohen werden. Das innige Gebet zuvor findet Erhörung, so wie es nur dem geistigen Wohl gilt. Und es brauchen die Menschen nicht zu fürchten, dass Gott sich ihrer Sorgen und Nöte nicht annehme. Er wird sich zeigen denen, die Kraft benötigen, so wie sie zuvor schon in engster Verbindung standen mit Gott, denn deren Liebe lohnet er. Es sind seine Kinder, die er aus allen Gefahren behutsam herausführen wird. Und darum glaubet an ihn, glaubet an seine Macht und an seine Liebe, die euch ununterbrochen betreut, und glaubet, dass er alles so lenkt, dass es für euch gut ist, auch wenn ihr dies nicht gleich erkennet. So ihr euch lebendig die Liebe, Weisheit und Allmacht Gottes vorstellt, so wird ein tiefer innerer Friede einziehen in euer Herz. Denn dann wisset ihr auch, dass nichts über euch kommen kann, es sei denn, es verhilft der Seele zur Reife. Und wie es auch kommt, es ist Gottes Wille, dem ihr euch unterordnen sollt, auf dass ihr nicht mehr widersetzlich Gott gegenübertretet, sondern in tiefer, wahrer Kindesliebe ihn um seinen Beistand bittet, den er euch wahrlich nicht versagen wird. Amen.